Kundgabe 3948. Empfangen durch Bertha Dodde am 30. und 31.12.1946. Wille zum Guten. Kraftzufuhr durch göttlichen Erlöser. Der Wille zum Guten hat auch unfehlbar die Zufuhr von Kraft zur Folge. Und darum wird jeder Mensch auch auszuführen imstande sein, was er will. Weil er durch sein dem Guten zugewandtes Denken schon in Verbindung tritt mit dem Kraftspender von Ewigkeit. Und es wird gut handeln können, wer gut handeln will. Denn dies hat der göttliche Erlöser zu Wege gebracht, Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuze. Er erwarb den Menschen verstärkte Kraft und verstärkten Willen. Er hat den Tod überwunden, das heißt, den gebundenen Willen freigemacht. Er hat dem Gegner Gottes die Gewalt über den Willen des Menschen aus der Hand gewunden, so dass der Mensch wohlfähig ist, seinen Willen dem Guten zu schenken und auch zur Tat werden zu lassen. Das Erlösungswerk Christi war insofern von größter Bedeutung, als dass zuvor die Menschen in der Gewalt des Gegners von Gott waren und sich aus eigener Kraft nicht freimachen konnten, weil der Wille immer wieder durch ihn geschwächt wurde, solange sie dem Gegner Gottes nicht mit der wirksamsten Waffe entgegentraten, mit der Liebe, die Überwinderin auch des ärgsten Feindes der Seele ist. Und darum zeigte Gott durch Jesus Christus den Menschen den Weg. Er bewies ihnen die Kraft der Liebe und erwarb durch seinen Tod am Kreuz für die Menschheit Kraftzufuhr und verstärkten Willen, so dass jederzeit der Mensch dem Gegner Gottes entfliehen kann, der an Jesus Christus als Erlöser der Welt glaubt und der durch die Liebe sich zum Anwärter der durch seinen Tod erworbenen Gnaden macht. Ihm wird es wohl möglich sein, gut zu wollen und zu handeln. Er wird nicht widerstandslos dem Feind der Seelen ausgeliefert sein. Ihm wird, so er nur Gott zustrebt, auch stets die Kraft zuströmen zur Ausführung dessen, was Gott wohlgefällig ist. Darum verkörperte sich die ewige Gottheit in einem Menschen, um allen Menschen den Beweis zu geben, dass es einen Weg gibt, den sie nur zu beschreiten brauchten, um frei zu werden aus der finsteren Gewalt. Die Menschen haben eine Aufgabe auf Erden zu erfüllen, und niemals wird diese Erfüllung im Bereich des Unmöglichen liegen. Doch vor dem Erlösungswerk waren die Menschen in äußerster seelischer Not durch ihre Willensschwäche, den Versuchungen und Anfechtungen gegenüber, die aber von Gott aus seinem Gegner zugebilligt waren. Durch starken Willen zur Liebetätigkeit hätten sie ihm Widerstand leisten können, und dieser mangelte ihnen, und darum blieben sie in seinen Banden. Es blieb das Streben zum Guten nur gedankliche Vorsätze ohne Ausführung. Und einige wenige empfanden diese Schwäche, und sie litten unter dem gebundenen Willen. Jesus Christus aber erlöste sie durch seinen Tod am Kreuze. Er ging den Weg, den alle gehen müssen, den Weg der Liebe, der auch den Willen zum Guten verstärkte, weil er durch die Liebe Kraft aus Gott gewann und jeder Verantwortung Herr werden konnte. Er brach die Macht des Todes, denn Tod ist, was gebunden am Boden liegt, was kraftlos ist und darum untätig bleibt. Und er vollbrachte das Erlösungswerk nicht nur für die Menschen seiner Zeit, sondern für alle Zeiten erwarb er den Menschen die Gnade eines verstärkten Willens, die an ihn glaubten und sich bewusst unter das Kreuz stellen. Das heißt, die selbst zu denen gehören wollen, die er erlöst hat vom ewigen Tode. Ihnen wird es nicht an Kraft mangeln. Sie werden gut sein können, wenn sie gut sein wollen. Sie werden in der Liebe leben, also dem Menschen Jesus nachzufolgen suchen, weil sie ihn anerkennen als Gottes Sohn, als Erlöser der Welt, in dem Gott in aller Fülle war, weil er durch die Liebe sich mit Gott völlig geeint hatte und er darum auch Macht und Kraft in aller Fülle besaß, um den Feind der Seelen zu besiegen, um ihm die Macht über die Seelen der Menschen zu entwinden. Denn die Liebe allein ist das Lösemittel aus feindlicher Gewalt. Durch die Liebe allein wird der Mensch stark und mächtig, und er kann den Feind der Seele besiegen. Amen.